Das ist nicht gut, Alter. Bist du eigentlich? Was bist du, Mann? Einer der besten und schlimmsten Drogen der Welt.